dir komm ich heilend, erhöre mein Flehen. Vergib, dass ich vor dir so spät nun muss stehen. Vergib, dass nicht früher ich dich hab erkannt, dass ich einen anderen zum Führer mir fand. Vergib, dass nicht früher ich dich hab erkannt, dass ich einen anderen zum Führer mir fand. Vergib, dass ich mit dir gekämpft hab so lang. Vergib, dass ich neu stets zu leiden nicht zwang. Vergib, dass unendlich ich dich hab betrübt, dass ich dich gekreuzigt, der mich doch so liebt. Vergib, dass unendlich ich dich betrübt, dass ich dich gekreuzigt, der mich doch so liebt. Du bist es, der irrend im Dunkeln mich fand. Du bist es, der liebend geführt meine Hand. Du hast mich zum Leben erweckt aus dem Tod, dass ich nicht versinke in Sünde und Not. Du hast mich zum Leben erweckt aus dem Tod, dass ich nicht versinke in Sünde und Not. Nun stehe ich vor dir und flehe um Gnade. Nimm du meine Hände für mich deinen Pfad. Ich will Leib und Seele samt Geist ganz dir weihn. Lass mich nur im Kampf mit der Welt nicht allein. Ich will Leib und Seele samt Geist ganz dir weihn. Lass mich nur im Kampf mit der Welt nicht allein.